Catherine. Come in, kids. Sorry, I'm eating. Was isst du denn da? Toast with jam. Mmm. Toast with jam! Mmm. I like toast with jam. I like pizza. I like Fischstäbchen. Das heißt bei uns Fischfingers. Fischfingers. Witzig. Fischfingers! Yuck! I like Fischfingers. Hier, Catherine. Toast und Jam gibt's auch auf den Rubbelkarten. Oh, yes. Fangen wir von vorn an. Jule, number one is milk. Number one is milk. Number two is toast. Number two is toast. Number three is cheese. Cheese! Cheese! Okay, cheese. Number three is cheese. Number four is sausages. Sausages. Und ein Würstchen heißt dann Sausage? Yes, Jule. How many sausages can you see? Hä? Auf der Rubbelkarte. Wie viele Sausages kannst du da sehen? One, two, three. Three sausages. I can see three sausages. Yes, Jule. Kannst du das auch, Dani? I can see three sausages. I don't like sausages. But you like number five, Kay. Number five is jam. I like jam. I like jam. Okay. Number six is orange juice. Number six is orange juice. Number seven is fish and chips. Number seven is fish and chips. Warum denn zwei Sachen? Die gehören bei uns in England zusammen. Das ist eine Art Nationalgericht. Mag ich fish and chips. I like fish and chips. I don't like fish. Okay. Last one. Number eight is... tea. Yes, number eight is tea. Sam likes tea. Mmm, yes, I like tea. Sam, sag doch noch mal alle der Reihe nach. Number one, milk. Number two, toast. Number three, cheese. Number four, sausages. Number five, jam. Number six, orange juice. Number seven, fish and chips. Number eight, tea. Und nun bist du dran. Number four is... Number six is... Number one is... Number five is... Number seven is... Number two is... Number three is... Number eight is... Okay. Dann können wir ja mal in ein Café gehen. Was? In ein englisches? Right. Let's go to an English cafe. Aber erst kommt der Comic. Na klar. Erst kommt der Comic. Und da geht's heute auch ums Essen. Hello, Sam. Hello, Kay. Hello. Hello, kids. Come in. You're welcome. Come in! Come in! Ich hab so einen Hunger. I'm hungry, Sam. I'm hungry, Sam. Look, there's the fridge. Lustig, Kühlschrank heißt Fridge. Mach mal auf den Fridge, I'm hungry. Cornflakes im Kühlschrank. Typisch Sam. Mach doch nicht. Sam, wir essen die Cornflakes. Cornflakes? Die sehen aber komisch aus. Das sind eben englische. Was ist denn mit Kay los? Kay! Kay, what are you doing? What are you doing? Our kids, look here! Was heißt denn das? It's Kay's food. It's Kay's food. Oh nee. Chocolate, chocolate, chocolate, I like to eat, I like to eat things that are sweet. Candy, candy, candy, one for Sue and one for Andy, one for you and me and Pete. Yes, we like to eat things that are sweet, sweet. Der Song ist ja cool. Können wir den mal üben? Das ist ja was für Mädchen. Oh nee, hör mal. Sam singt es auch. Chocolate, chocolate, chocolate. I like to eat things that are sweet. Candy, candy, candy. One for Sue and one for Andy. One for you and me and Pete. Yes, we like to eat things that are sweet, sweet. Ich verstehe nur Schokolade. Stimmt, es geht um Schokolade. Auf Seite 19 im OK-Heft findest du den Text. Chocolate, chocolate, chocolate. Schokolade. I like to eat. Ich esse gern. Things that are sweet. Sachen, die süß sind. Candy, candy, candy. Candy, Bonbons oder so. One for Sue and one for Andy. Einen für Sue und einen für Andy. One for you and me and Pete. Einen für dich und mich und Pete. Yes, we like to eat. Ja, wir essen gern. Sachen, die süß sind. Süß. Okay, let's sing together. Chocolate, chocolate, chocolate. I like to eat, I like to eat things that are sweet. Candy, candy, candy. One for Sue and one for Andy. One for you and me and Pete. Yes, we like to eat. Zu diesem Song passt auch das Schokoladenspiel auf Seite 22 in der Zeitschrift. Schlag mal auf die Seite 22. Chocolate Game steht da drüber. Und hier ist David. Hi, David. Hi, Catherine. David liest euch jetzt die Texte vor, auf Englisch. The Chocolate Game. Sometimes Harry, Becky and Tom play the chocolate game. They need one bar of chocolate, one newspaper, one string, one bobble hat, one scarf, two mittens, one dice, one knife, one fork. Tom wraps up the chocolate. Becky ties it up. Harry rolls a six. Harry puts on the bubble hat, the scarf and the mittens. Harry picks up the knife and the fork. Harry tries to open the chocolate. Becky rolls a six. Stop! Becky puts on the bubble hat, the scarf, and the mittens. Tom rolls a six. Stop! 1 hour later. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear Catherine, and how do you do? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear children, and how do you do? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear Catherine, and how do you do? Good morning, kids. Good morning. Good morning. Wir gehen jetzt frühstücken in ein englisches Café. Echt? Gibt es da nur englisches Frühstück? Ja, und der Kellner spricht auch nur Englisch. Komm, wir nehmen die Zeitschrift mit. Da ist hinten auf der Seite 28 alles drin. Und die Rubbelkarten. And Kay. Nee, Kay, das geht nicht. Oh, sorry, Kay. Jule hat recht. Du musst schön hier bleiben. You've to stay here. Sorry. Let's go, kids. I'm hungry. Come in, kids. Oh, da ist ein schöner Tisch für uns. Hier gibt es echtes englisches Frühstück. Hello, Catherine. Good morning. Hello, kids. Hello, Simon. This is Jule. Hello, Jule. Hello. And this is Danny. Hi, Danny. Hello. It's their first English breakfast. No problem. What would you like to eat? Weiß nicht. Wir müssen erst mal gucken. Wait a moment, Simon. A cup of tea for me is okay for now. Okay. Be right back. Zeig mal die Zeitschrift, Danny. Hier. Kannst du uns noch mal alles vorlesen, Catherine? Na klar. Das sind Bacon and Eggs. Mit Tomaten. Fried Tomatoes. Das sind gebratene Tomaten. Fried Tomatoes. Hier, das kennen wir. Tea and Orange Juice. Cornflakes. Sausages. Und das da, Bohnen. Baked Beans. Toast. Milk. Salt and Pepper. Salz und Pfeffer. Tea for you, Catherine. Here you are. Thank you, Simon. You're welcome. Wollen wir schon mal Getränke bestellen? Ich nehme Tee. Hey, kids. What would you like? Orange juice. I would like a cup of tea. One glass of orange juice and one cup of tea. Wollt ihr schon etwas zu essen bestellen? Gleich. Was nimmst du denn? I'd like baked beans and sausages on toast. I'd like cornflakes with milk. Mehr nicht? Nö, ich mag keine baked beans. Nimm noch bacon and eggs. Nee, mag ich auch nicht. Buttered Toast with Jam? Hm, was heißt denn buttered? Mit Butter. Oh ja! Okay, kids. One glass of orange juice for the young lady and one cup of tea for you. Thank you. Thank you, Simon. I'd like another cup of tea, baked beans and sausages on toast. And sausages on toast. Okay. I'd like buttered toast with jam. Buttered toast with jam. I'd like bacon and eggs and ketchup. Bacon and eggs with ketchup. No problem. Und gleich bist du dran. Schau dir nochmal alles genau an. Tea and coffee and orange juice and cornflakes and milk. Toast, bacon and eggs, fried tomatoes, baked beans, sausages and salt and pepper. Da kommt Simon. Jetzt bist du dran. And what about you? What would you like? Thank you. So, wir essen jetzt. Das war's im Februar bei OK. See you in March. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.